Text 14. Sie hören eine Diskussion zum Thema Partnersuche im Internet. Sie hören das Gespräch zweimal. Partnerschaftssuche über Internet gewinnt weltweit immer mehr Anhänger. Inzwischen beschäftigt sich auch die Wissenschaft bereits mit diesem neuen gesellschaftlichen Phänomen. Frau Dr. Eva Illouz lehrt Soziologie an der Universität Jerusalem. Sie forscht über die Soziologie der Gefühle, der Konsumgesellschaft und der Medienkultur. In ihrem Buch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, das im Jahr 2006 erschienen ist, hat sie sich intensiv mit der Partnerschaftssuche im Internet, mit dem sogenannten Internet-Dating, auseinandergesetzt. Wir haben sie deshalb zu uns ins Studio gebeten, um uns mit ihr über ihre wichtigsten Thesen zu unterhalten. Frau Illouz, in Ihrem Buch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus richten Sie ein besonderes Augenmerk auf den Trend zum Online-Dating. Warum? Zum einen, weil ich mich schon lange hauptberuflich mit der romantischen Liebe in unserer Gesellschaft beschäftige und weil ich von vornherein die Intuition hatte, dass durch das Internet-Dating der Liebesbegriff weltweit ganz neu definiert wird. Zum anderen, weil Internet-Dating in meinem Land Israel allgegenwärtig ist. Vor 10 Jahren ging das hier los, früher als in Europa zum Beispiel, wo sich die meisten Partnerbörsen erst 2000 oder 2001 zu gründen begannen. Mich erstaunte das. Man würde ja denken, dass Internet-Dating gerade in kleinen Ländern, wo die Leute sehr nah aneinander dran sind, nicht sehr populär wäre. Aber das Gegenteil ist hier der Fall. Ich erkläre mir das damit, dass Israel ein sehr familienorientiertes Land ist. Heiraten, Familie haben, das will hier jeder. Als ich Ihr Buch las, war ich mir nicht sicher, ob Sie Internet-Dating nun für eine gute Sache halten oder nicht. Das freut mich. Ich bin in dieser Beziehung auch unentschieden. Neulich las ich einen Artikel über einen 60-jährigen Witwer, der sagte, das Internet habe ihm im Leben eine zweite Chance gegeben. Er hatte seit vielen Jahren nicht mehr versucht, eine Frau kennenzulernen und wusste überhaupt nicht mehr, wie das geht. Über eine Datingseite traf er seine neue Partnerin. Mir ist also durchaus bewusst, dass das Internet für schüchterne, einsame oder sozial weniger kompetente Menschen eine Möglichkeit darstellt, Beziehungen aufzubauen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich doch eher dagegen stimmen. Es gibt nämlich Aspekte des Internet-Datings, die mir große Sorgen bereiten, zum Beispiel der Zynismus, zu dem es ermutigt. Was meinen Sie damit? Der Zynismus speist sich aus der ewigen Wiederholung. Das World Wide Web vermittelt uns die Illusion, eine riesige Auswahl an Partnern zu haben. Deshalb müssen wir uns irgendwie positionieren und unseren Marktwert bestimmen. Diesen Marktwert manipulieren wir aufs Feinste. Durch sorgfältig formulierte, beschönigende Texte oder tolle Fotos, die wir ins Netz stellen. Aufgrund unseres eigenen Marktwerts wählen wir dann die potenziellen Kandidaten aus nach dem Motto »Versuch das Bestmögliche zu ergattern«. Dies bedeutet aber einen Schritt weg von der Kultur der Aufrichtigkeit, die wir mit der romantischen Liebe verbinden. Manchen Leuten scheint das aber keine Probleme zu bereiten. Andere wiederum erleben große Enttäuschungen beim Versuch, mit Hilfe des Internets einen Partner zu finden. Es gibt viele Menschen, die aus diesem Prozess sehr verletzt hervorgehen, etwa mit dem Gefühl, nicht gut genug für den Markt zu sein, ein Gefühl, das sie vorher vielleicht gar nicht kannten. Ich beobachte auch zunehmend einen Trend zur Bindungslosigkeit und gebe dem Internet eine Mitschuld daran. Heute ist es total legitim, Partner erstmal auszutesten und dann möglicherweise abzuservieren. Die Auswahl scheint ja riesig. Oft geht es dann nur noch um Sex und das, was man aus einer Beziehung für sich persönlich mitnehmen kann, nicht um emotionales Engagement. Die romantische Idee einer Partnerschaft fürs Leben, der traditionellen Ehe, verliert in der Kultur des World Wide Web anscheinend zunehmend an Bedeutung. Viele Partnerbörsen behaupten, dass ihr Portal besonders geeignet sei für alleinerziehende Mütter oder Väter, Leute, die es aufgrund ihrer Lebenssituation vielleicht sonst schwerer hätten, einen Partner zu finden. Darüber kann ich nur lachen. Natürlich sind nicht alle so, aber die Logik vieler Online-Dating-Teilnehmer ist doch eine ganz andere. Warum sollte ich mir eine Mutter oder einen Vater mit Kindern suchen, wenn ich doch auch viel unkomplizierter meinen Spaß mit einer kinderlosen Partnerin oder einem kinderlosen Partner haben kann? Seriöse Anbieter von Partnerbörsen arbeiten mit psychologischen Tests, um die Suche nach dem angeblich passenden Partner zu erleichtern. Anhand der Auswertung wird bereits eine Vorauswahl getroffen, die dem Partnersuchenden helfen soll, aus dem Meer an potenziellen Kandidaten den richtigen herauszufischen. Der Vorgang der Partnerwahl ist bei jedem Anbieter erstmal gleich. Der Partnersuchende muss sich online einem umfassenden psychologischen Test unterziehen mit Fragen über Persönlichkeit, Beziehungswünsche, Haustiere und Hobbys. Anschließend errechnet das Programm sogenannte Matching-Punkte mit anderen in der Datenbank befindlichen Partnersuchenden. Für ein optimales Matching, also damit zwei Personen optimal zusammenpassen, müssen in den meisten Testbereichen möglichst gleiche Werte erreicht sein. In anderen Bereichen wiederum können sich Unterschiede zwischen den Partnern durchaus positiv auswirken. Auch der Volksmund kennt ja die beiden Sprichwörter, gleich und gleich gesellt sich gern, aber auch Gegensätze ziehen sich an. Und was sollte Ihrer Meinung nach überwiegen? Die Unterschiede oder die Übereinstimmungen? Forschungen haben längst gezeigt, dass Beziehungen umso langlebiger sind, je mehr Ähnlichkeiten die Partner aufweisen. Besonders in Bezug auf die Persönlichkeit der einzelnen Partner trifft dies zu. In puncto Hobbys oder gesellschaftlicher Einstellungen jedoch sind Unterschiedlichkeiten zu tolerieren. Sie können sich sogar positiv und belebend auf die Beziehung auswirken. Insgesamt halten Sie von dem psychologischen Testverfahren der Partnerbörsen nicht sehr viel? Nein, in der Tat halte ich sehr wenig davon. Ich glaube nämlich nicht daran, dass wir Menschen über eine Sammlung von immer gleichbleibenden, stabilen Persönlichkeitszügen verfügen. Wir verhalten uns mal so, mal so. Die beste Art, jemanden einschätzen zu können, ist, ihn in möglichst vielen verschiedenen Situationen zu beobachten. Außerdem finde ich, dass die vielen Informationen, die wir beim Online-Dating über jemanden erhalten, bei einem späteren Treffen fürs Verlieben eher hinderlich sind. Zu viel Information kann zu Gleichgültigkeit führen. Unsere Seele tut dann nicht das, was sie beim Verlieben eigentlich tun sollte. Sie soll das Liebesobjekt idealisieren und der Fantasie und Neugier Raum lassen. Wenn wir von vornherein wissen, dass dieser Mann sich einer kinderliebe Partnerin wünscht, am liebsten italienisch ist, in seiner Freizeit angelt und gern in Norwegen seinen Urlaub verbringt, dann sind unserer Fantasie doch schon enge Grenzen gesetzt. Frau Dr. Illouz, herzlichen Dank für das Gespräch.